Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Episode 35. Der TJ war allen Warnungen zum Trotz im Urlaub. Mit der Holden. Und er war, wer hätte es für möglich gehalten, cashen. Hammer, oder? Wie es war und was er dabei erlebt hat, kann er euch selbst erzählen. Jo, wir befinden uns hier auf der Hallig. Der Wind rauscht schon ganz ordentlich. Die Gischt kommt furchtbar hoch. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch halten kann. Aber es ist brutal. Es ist so dermaßen brutal. So eine harte Nordseetaufe hatte ich noch nie. Meine Fresse, 2020. Ich bin schon ganz heiser. Ich kann mich kaum noch mit jemandem unterhalten. Wahnsinn. Also bis später. Nordfriesland. Entspannte Bevölkerung. Fast immer eine frische Brise. Viel Abstand. Und wenig böse Aerosole. Ideal, um mal raus cashen zu gehen. In den letzten Monaten kam das etwas zu kurz, denn es war warm, zäckig und überall waren diese maskenlosen Leute. Zudem war das Gesamtensemble recht unpassend, aber irgendwas ist ja immer. Aus diesem Grund lag die Straße der Erinnerungen nebst diverser Weltwunder quasi unberührt vor mir und ich hatte lange Zeit damit gerechnet, sie ebenso liegen zu lassen. Obwohl die diesjährige Nordseetaufe ausfiel, ließen wir, das heißt meine Holde und ich, uns unsere einzige echte Urlaubswoche nicht nehmen. Da wir, wie dieses Mal auch, meist eine Ferienwohnung mit Selbstversorgung mieten, erschien das Risiko hier nicht größer als daheim. Die Fahrt konnten wir ohne den Besuch überfrequentierter Autobahntoiletten gestalten, sodass auch hier das Risiko einer Ansteckung gering erschien. Für den großen Ernstfall haben wir uns im Vorfeld einen gewissen Vorrat an FFP2-Masken angeschafft, denn die Aerosolbelastung im sanitären Kellerbereichen dürfte gegebenenfalls recht hoch sein. Frei nach dem Motto, wo man was riecht, ist die Absaugung recht knapp bemessen. Weil zudem in Nordfriesland die Fallzahlen geringer sind als in NRW, hatte sich die Gesamtsituation für uns dadurch sogar quasi verbessert. Nach Ankunft und der ganzen Herumsitzerei im Auto wollte das tägliche Schrittziel bewältigt werden. Als sprichwörtliches Salz in der Suppe sollte in dem Zusammenhang ein Cache in der Nähe dienen. Gut, die Vorsucher stellten sich als Nichtfinder dar, aber das will ja nichts heißen. Und so starteten wir bei Dämmerung, um im Dunkel an den Tradi-Koordinaten einzutreffen. Wohl dem, der eine Taschenlampe hat. Leider nützte sie nichts, denn das Döschen blieb unauffindbar. Nicht am oder unter der Brücke oder am oder im Baum, längs des Weges oder in den Spinnennetzen, die man in der Regel erst bemerkte, als sie sich um das Gesicht schlangen. Erste Selbstzweifel machten sich breit. Kann man Geocaching verlernen? Dieser Frage wollten wir am nächsten Tag erneut nachgehen. Es sollte ein Spaziergang am Deich werden. Mal die Birne frei und die trüben Gedanken wegwehen lassen. Natur pur mit diesen flauschigen Komodo-Varanen und der Salzluft der fehlenden See. Niedrigwasser, ihr kennt das. Viele glauben ja, dass Läge am Mond der Ebbe und Flut gemacht hat. Liegt es aber nicht. Zumindest nicht im Wattenmeer der Nordsee. Klar, da zerren Sonne und Mond am Wasser und es bildet sich irgendwo ein Flutberg. Der ist auf dem offenen Meer aber kaum zu erkennen, denn er ist nicht höher als etwa einen halben Meter. Auch verteilt er sich auf einer Fläche von mehreren tausend Quadratkilometern. An der Nordseeküste wird der Tidenhub deshalb nur im geringen Maße von der Nordsee selbst verursacht. Er entsteht durch hereinrollende Wassermassen des Atlantiks. Eine Hochwasserwelle kommt im Verlauf von West nach Ost zunächst an der ostfriesischen Küste an und rollt dann Richtung Sylt weiter. Der Tidenhub liegt im Schnitt bei 2,8 Metern in Abhängigkeit vom Küstenverlauf, schwankt aber. Wangerode hat zum Beispiel so 2,8 Meter, Sylt 1,80 Meter. In Flüssen wie Elbe und Weser, wegen der Trichterwirkung, kann es sogar über 4 Meter sein. Auch spielt der Wind keine unwesentliche Rolle. Bläst er stark vom Land aus, fällt der Tidenhub in der Regel geringer aus. Bläst er von See, wird er gegebenenfalls größer. Besonders problematisch, wenn es zu Sturmfluten kommt. Genug der Exkursion in die Tide, zurück zum Spaziergang. Zur geocache-technischen Schrittzieloptimierung löste ich kurzerhand noch ein Mystery, sodass drei Dosen auf uns warteten. Theoretisch. Kommen wir zur Praxis. Dose 1, der gelöste Mystery war schnell gefunden. Punktlandung. Aha, das mit dem Cachen funktionierte ja noch. Die Wiesen hinter dem Deich waren übersät mit Gänsen. Sie sammelten sich für den Flug in den Süden. Immer wieder stieg ein Teil von ihnen auf und formierte sich unter Geschrei in Keilform. Ein Schauspiel, das ich so noch nie gesehen hatte. Einige andere Menschen offensichtlich auch nicht, denn die ohnehin schmale Straße war gesäumt von Autos und knipsenden Insassen. Hinter dem Deich ist in diesem Fall übrigens perspektivisch vor dem Deich, wenn man vom Binnenland kommt. Vor dem Deich ist es seeseitig. Ich habe das für mich so definiert, analog zur Betonnung in der Schifffahrt. Da ist das rechte Ufer, wenn du seeseitig in einen Fluss fährst, das heißt in Flussfließrichtung links, erkennbar an den grünen Tonnen, eigentlich ganz einfach. Sollte euch jemand etwas anderes erzählen, zum Beispiel, der sich möglicherweise damit auskennt, einfach weghören. Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Während wir über den Deich zur zweiten Dose spazierten, genossen wir die Brise, die Luft und das Rauschen des Windes im Schilf. Es begann leicht zu regnen. Ein kurzer Schauer, der an der gesuchten Lokation, einem hölzernen über den Deichblickturm, etwas stärker wurde. Leider wurden wir nicht fündig, ebenso wenig wie unsere Vor-Nichtfinder. Da war nur ein Blechdeckel, der von einer Dose hätte sein können, und eine typische Deckelverschluss-Seitenlasche einer Plastedose. Schade. So blieb noch Dose Nummer 3 in weiteren 1,5 Kilometern. Diesmal wählten wir den Weg auf der schmalen Straße, die sich am Deich entlang schlängelte. Teils schwergängige Tore nebst verbogener Riegel am jeweiligen Akt wurden zum Akt und derartig lästig, sodass wir uns weitere Kraftakte schenkten. Reifenspuren und tiefe Löcher neben der Fahrbahn zeugten von Ausweichmanövern und Schleifspuren im Teer von mangelnder Bodenfreiheit der Fahrzeuge. Bei erneut einsetzendem Nieselregen erreichten wir die Schleuse Arlau und die naheliegende Dose, welche mit einem Blick ausgemacht war und dementsprechend fix gelockt werden konnte. Daher konnten wir uns zügig auf den Rückweg machen. Ein kurzer Schauer störte nicht gravierend, doch ca. 300 Meter, bevor wir das Auto erreichten, entlud sich der Himmel. Starkregen durchsetzt mit kleinem Graupel traf uns fast waagerecht von vorn. Es dauerte wenige Sekunden, um uns komplett zu durchnässen. Wie textete ich damals vor gut 35 Jahren treffend? Kommt der Regen schräg von vorn, kriegt die Kuh ein nasses Horn. Kommt der Regen schräg von hinten, kann er nicht die Hörner finden. Hat die Kuh nassen Bauch, kam der Regen von unten auch. Der Regen kam von vorn, das Heck blieb trocken und die Autositze dadurch auch. Für uns war damit allerdings der Spaziergang zu Ende und wir suchten unser Feriendomizil auf, um uns umzuziehen. Aufgrund des Wetters beschlossen wir, den Abend indoor ausklingen zu lassen. Darüber verärgert meldeten sich zudem unsere Mägen, ein guter Grund, telefonisch beim inflexiblen Griechen zu bestellen. Während ich diese Tagesnotizen zur Datei brachte, fuhr die Holde das Essen holen und als sie kurz darauf wiederkam, ließen wir es uns schmecken. Dass die Mahlzeit während der Fahrt einiges an Temperatur verloren hatte, tat der Sache nur wenig Abbruch, ebenso wenig wie die Gesamtfundquote 2:2. Bekanntlich habe ich einen Cache im Norden. Die Rettung. Den Grund habe ich irgendwann irgendwo erzählt. Nichtsdestotrotz muss man sich ja als Owner auch mal selbst kümmern und nicht nur die Cache-Paten bemühen. Vielen Dank an die Klausis an dieser Stelle. Auch wenn Maintenance laut Logs nicht notwendig war, schaute ich dennoch vorbei. Gut so, denn die Dose war leider innen nass. Ich hatte es beim Öffnen schon befürchtet, denn ein Verschluss der Dose öffnete sich nur schwer. Offenbar war etwas eingeklemmt. Dementsprechend war auch das Logbuch feucht. Es hat zwar diese Rainproof-Beschichtung gegen Durchweichung, aber diese hält offenbar nur bedingt und scheint zudem zu altern. Dann verklebt sie die Blätter und bekommt Stockflecken. Schwarzschimmel oder ähnliches war hingegen nicht zu entdecken. Das Wasser in der Dose konnte ich leicht auswischen, aber das Logbuch bedurfte eines Föhns. In Ermangelung desselben zweckentfremdete ich die Klimaanlage im Auto der Holden und nach gut 10 Minuten war alles schick. Ich konnte die Dose nebst Inhalt wieder verstecken, doch bemerkte ich ein pelziges, unangenehmes Gefühl auf der Zunge. Offenbar hatte sich die Beschichtung der im Luftstrom der Düse flatternden Blätter in winzigen Partikeln gelöst und ich habe sie eingeatmet. Überaus unangenehm. Ein zeitnahes Ausspülen des Mundes mit Mineralwasser half nicht wirklich gegen den unangenehmen Geschmack. Glücklicherweise waren wir nach wenigen Minuten in der Ferienwohnung und ich konnte mittels einer Zungenbürste Abhilfe schaffen. Merke: gegen Feuchtigkeit beschichtete Logbücher nicht in starkem Luftstrom im Auto trocknen. Gegebenenfalls die Seitendüse verwenden und dabei das Fenster öffnen. Im Zweifelsfall eine Maske tragen. Diese hat man ja neuerdings in der Regel immer dabei. Und merke auch, Mundhygiene, so wichtig. Am Donnerstag war TJ mit der Holden und Nicht-Keschern am Leuchtturm Westerhever. Deshalb passt das thematisch nicht ganz in dieses Format, wenngleich er dort eine Dose nicht fand. Wenn Owner für Tradis irgendwas mit Fotolog-Erlaubnis ins Listing schreiben, kann er eigentlich gar nicht anders, als hinzugehen und NA zu loggen. So ist er eben, der TJ. Wie schön es dort ist, erzählt er dann in seinem anderen Podcast. Für die Cacherei am Folgetag darf er hier aber wieder selbst ran. Anderer Tag, sprich Freitag, dasselbe Spiel. Wir trafen uns mit Freunden, um zu klönen und nebenher gemeinsam Dösken zu finden. Eine Heidelandschaft lud dazu ein und wir fanden auch das eine oder andere interessante Stück. Einmal habe ich mich tatsächlich erschreckt und das will was heißen. Vor Ort waren wir überwiegend allein auf weiter Flur. Nur wenige Spaziergänger, teils mit Vierbeinern, waren unterwegs, außer an einer Stelle, wo viele Autos mit Hundeboxen standen. Die Heidelandschaft lag dort in herbstlicher Farbenpracht und die Sonne ließ die Farben glühen. Über eine Stelle führt ein Steg und darüber ging der Weg. Die dort befindliche Dose fanden wir trotz längerer Sucherei nicht, dafür jedoch eine Mutter mit Kind und Hündchen. Während Letzteres im anliegenden Teich badete. »Ich habe dir dein Hündchen gebadet, im Sack im See, tat gar nicht weh«, peitschte Mittleres mit einem Ast die Zweige eines Baumes aus. Böser Baum, da waren sie wieder, die Erinnerungen an früher, bessere Zeiten, einer Cash-Runde nahe eines lukullischen Landgasthofs in gleicher Zusammensetzung. Zwei Ereignisse sind mir in Erinnerung geblieben. Da war dieser Cache an einem Baum in Sichtweite eines Spielplatzes. Letzterer wurde von einem Kind bespielt, dessen Vater, wie ich vermute, ähnlich lustlos zuschaute. Kaum waren wir am Baum, neuschierte das Kind und wir wussten nicht, wie wir den Cache bergen sollten. Zu allem Überfluss kamen sie dann auch noch näher. Jetzt gab es drei Möglichkeiten. Erstens, die Dose liegen lassen. Zweitens, die Dose loggen und damit einer möglichen Muggelgefahr aussetzen. Drittens, ein irritierendes Problem schaffen. Für mich keine wirkliche Frage, so stellte ich mich an den Baum, sodass mich sowohl Kind als auch Vater gut sehen konnten und trat den Baum mehrmals lautstark mit den Worten »Böser Baum! Böser Baum!« Sogleich nahm der Vater das Kind an die Hand und zog mit ihm schnellen Schrittes von dannen. Damit wurde böser Baum zu einem geflügelten Wort unter Freunden ähnlich so lang braun. Aber das ist eine andere Geschichte. Die zweite Erinnerung ist die Geschichte Flensburger Kescher, die zufällig in dem Moment an einem Cache in Sichtweite des Parkplatzes hielten, auf dem wir standen, um uns zu verabschieden. Ich meine mich zu erinnern, dass im Cache-Namen sogar das Wort Maurer vorkam. Egal. Wir hatten kurz zuvor den Cache gefunden und schauten zu, wie sich die Cacher bei der Suche anstellten. Er trat, nachdem er am Cache vorbeigelaufen war, erst einmal in eine Tretmine und mühte sich redlich, den Hundekot vom Schuh auf den Fuß einer Bank abzustreifen, während sie weitersuchte, aber nichts fand. Als sie, also beide, kurz vor der Aufgabe standen, beschloss ich, das Drama etwas voranzutreiben. Ich nahm mein GPS in die Hand und eine etwas vornübergebeugte Haltung an. Dann lief ich, auf das GPS starrend, ohne links und rechts zu blicken, direkt auf den Cache zu. Ich würdigte sie keines Blickes, murmelte im Vorbeigehen ein Moin und erreichte zielsicher die Dose. Dort blieb ich stehen. Da ist nix, da haben wir schon geguckt, riefen sie mir zu. Ich zog Handschuhe an, hob den Stein auf, schaute auf die Seite, in der der Paddling steckte und ging zum Tisch, der an der jetzt vollgekoteten Bank stand. Dort legte ich den Stein hin, zog den Paddling heraus, schraubte ihn auf und entnahm das Logbuch. Ich rollte es auseinander, schaute prüfend hinein und reichte es ihnen mit den Worten: Oh, ich muss mich ja gar nicht eintragen, ich stehe ja schon drin. Dann ging ich zurück zum Parkplatz, wo ich ein ob meiner Darbietung sichtbar belustigtes Publikum traf. Ja, die dunkle Seite der Dosensuche. Immer wieder schön. Nach der Cache-Tour waren wir angemessen hungrig. Unsere Mitcacher hatten sich in unmittelbarer Nähe einer Burgerschmiede einquartiert. Auch hatten sich noch zwei weitere Cacherinnen angesagt, sodass wir uns auf der Veranda eine lange Tafel bauten. Alsdann bestellten wir zum Mitnehmen und dinierten in der Abendfrische, die das Essen in kürzester Zeit auf Raureiftemperatur hinunterkühlte. Das Event ohne Punkt zog sich dann auch nicht mehr lange hin. Auch wenn die eine oder andere sich mittels Decken, Kissen oder Schlafsack der arktischen Temperaturen erwehrte, hielt ich es nicht lange aus und wir lösten die Runde auf, zumal wir uns ja am folgenden Tag wiedersehen sollten. Samstag, der letzte Urlaubstag. Eigentlich hätte an diesem Tag die Nordseetaufe stattgefunden. Hätte. Aber jetzt ist Corona. Wie bereits erwähnt, haben sich einige der üblichen Verdächtigen nach Nordfriesland begeben, um das zu tun, was sie immer tun. Sich treffen. Gemeinsam etwas unternehmen. Und ja, auch wenn man Abstand halten muss, hilft der allgegenwärtige Wind, die Aerosolbelastung niedrig zu halten. In den letzten Monaten fanden nicht viele Geocaching-Events statt. Sofern man, wie ich, Wasenlos, Fressebuch und Instenfoto verweigert, ist man ohnehin abgeschnitten. So verwunderte es nicht, dass die eine oder andere Nachricht nicht bis zu mir durchgedrungen war. Menschen waren krank. Menschen sind gestorben. Menschen, mit denen man so viel unternommen und erlebt hat. Sie sind unwiederbringlich weg. Der Weg zur Hamburger Hallig war aufschlussreich und mit Neuigkeiten gespickt. Was heißt Neuigkeiten? Es gibt da ein Sprichwort. Yesterday's news wraps today's fish. Manche Ereignisse lagen Monate zurück, aber dennoch die eine oder andere dachte, man wüsste darum. Doch nein, es waren Blitze aus heiterem Himmel. Der Schnitter schwingt eine grausame Sense dieses Jahr. Aber es gab auch gute Nachrichten. Ich hoffe, es bleibt dabei. Wir trafen uns auf dem üblichen Parkplatz am Almsinkhaus. Selbstverständlich hätte man auch auf die Hallig fahren können, per Auto oder Rad, aber der Weg ist das Ziel und die Unterhaltung. Jemand hatte einen guten Scotch im Gepäck und weil man Paddlinge dabei hatte, konnte im Sinne der NST, wir hatten schon das eine oder andere Whisky-Tasting an Bord, ein guter Schluck verteilt werden. Danke dafür! Wir starteten bei gutem Wetter und eigentlich sollte es nicht regnen. Dennoch schauerte es kurz, als wir gut die Hälfte des Weges absolviert hatten. Befreundete Cacher haben sich bei uns gemeldet, als wir sagten, ja, wir wollen noch auf die Hamburger Hallig, ob wir möglicherweise dort eine Cache-Wartung vornehmen können, weil der Paddling, der dort eigentlich liegen sollte, weggekommen war. Tja, gemuggelt, beim Rasenmähen verschwunden, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht mehr da und meine Holde hatte zugesagt, da irgendetwas zu tun. Sie hat in der Ferienwohnung ein schönes Logbuch zusammengebastelt und das harrte jetzt auf ein Behältnis. Ein Vitamintablettenröhrchen sollte dieses werden, doch sagte ich, nun, Schatz, wenn wir uns doch sowieso mit Freunden auf der Hallig treffen, beziehungsweise treffen, um zur Hallig zu gehen, die hier aus der Gegend kommen, vielleicht haben die ja einen Pettling übrig. Und genau so war's. Und just dieser Pettling diente jetzt zum Whisky-Tasting. Zunächst. Weil der Weg zur Hallig war ja lang. Und an der Hallig habe ich ihn dann schön ordentlich sauber gemacht, das Logbuch hineingetan und an die Stelle gelegt, wo er hingehört. Es könnte jetzt natürlich sein, dass das Logbuch vielleicht noch vom Geruch her ein wenig torfig riecht. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Auf der Hallig angekommen, suchten wir uns ein schönes Plätzchen im Außenbereich. Wir wollten uns stärken und normalerweise stünde standesgemäß ein gemeinsames Kuchenfassen am Sonntag nach der Nordseetaufe an. Es war zwar Samstag, aber wir waren hier. In meiner Gier wählte ich ein Stück Käsekuchen und ein Stück Apfelstreusel. Dazu einen Kaffee. Erst als zwei unserer Begleiter Lammfrikadellen bestellten, begriff ich, dass auch Herzhaftes zur Auswahl stand. Die mit Minirock und Face Shield ausgestattete Bedienung nahm wohlwollend unsere Bestellungen und unsere Kontaktdaten entgegen. Es war das erste Mal, dass ich ein solches Plastikding in natürlicher Umgebung betrachten konnte. Es hing an den Ohren wie ein Mund-Nase-Schutz, hatte jedoch auch zwei Klammern am Kinn. Mittels zweier Spacksschrauben oder Druckknopf-Piercings hätte man es direkt am Kinn fixieren können, was die Ohrgummis obsolet machen würde. Weil diese umgangssprachlich Güllebleche genannten Plastedinger mittlerweile im Gastronomiebetrieb verboten sind, wäre es ein unsinniges Unterfangen. Bis hierhin, auf die Hallig, hatte sich aber offensichtlich noch nicht herumgesprochen. Weil mir die Frikadellen sehr gefielen, teilte ich mir einen Teller mit der Holden. Sehr schmackhaft mit Gürkchen, Butterbrot und irgendeiner grünen Senftunke. Letztere wäre entbehrlich. Nachdem wir die Rechnung beglichen hatten, eine möglicherweise infizierte, von übergebeugte Bedienung mit Plastikrinsehilfe verteilte, gegebenenfalls Aerosole strömungstechnisch überaus effektiv und weiträumig über den kompletten Tisch, begaben wir uns an die Wattlinie. Dort begutachtete ich die Rippelmarken im Watt und genoss die gute Luft. Eine milde Brise wehte den Kopf frei und düstere Gedanken fort. Seevögel, Gänse vor dem Vogelflug, wild flatternde Flaggen, schön war's. Auf dem Rückweg hing ich meinen Gedanken nach, es war einiges zu verarbeiten. Auch wenn der Blick immer wieder von der Natur in ihren Bann gezogen wurde, blieb die Dystopie im Kopf. Und so endete für TJ die Ersatz-Nordseetaufe 2020 und damit auch diese Episode. Ohne Grillpacker, ohne Seefahrt. Aber mit Hallig, Leuchtturm, zwei EOPs, diversen Cash-Touren der dadurch bedingten Vollendung der Straße der Erinnerungen und einigen Souvenirs. Vielleicht wird es nächstes Jahr wieder eine echte Nordseetaufe geben können. Mit den üblichen Verdächtigen, die hoffentlich die Pandemie schadlos überstehen. Und weil, sehr zu TJs Freude, dieses Jahr Karneval ausfällt, yay, könnte man die Nordseetaufe 2021 gegebenenfalls als Pirate Edition fahren. Dann würde aus TJ vielleicht doch noch ein ganz passabler Freibeuter. Der zu erbeutende Schatz in Form von Coins und TBs könnte in einem wasserdichten Behälter irgendwo auf einer Sandbank, Insel oder Hallig vergraben werden und ein Fragezeichen würde den Weg zu einem X auf einer Karte weisen, die in den Weiten des Internets zu finden wäre. Klingt nach einem Plan, oder? Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter. Wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.